Erstens sind die Sprüche von Salomo, dem Sohn Davids und König von Israel. Zweiter, sie sollen helfen, Weisheit und gute Erziehung zu verstehen und kluge Worte zu erkennen. Dritter, man soll durch sie lernen, klug zu handeln, gerecht zu sein und das Richtige zu tun. Vierter, damit unerfahrene Menschen klug werden und junge Leute Wissen und Einsicht bekommen. Fünfter, denn ein weiser Mensch kann durch Zuhören sein Wissen vermehren und ein verständiger Mensch findet den richtigen Weg. Sechster, so kann man Sprüche, Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre Rätsel verstehen. Siebter, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang des Wissens, aber Narren verachten Weisheit und Erziehung. Achter, mein Sohn, höre auf die Erziehung deines Vaters und lehne die Anweisungen deiner Mutter nicht ab. Neunter, denn sie sind wie ein schöner Kranz für deinen Kopf und eine Kette für deinen Hals. Zehnter, mein Sohn, wenn dich böse Menschen verführen wollen, dann folge ihnen nicht. Elfter, wenn sie sagen, komm mit uns. Wir wollen jemandem auflauern, um ihn zu verletzen und unschuldige Menschen ohne Grund überfallen. Zwölfter, wir wollen sie lebendig verschlingen wie das Grab und die Unschuldigen wie diejenigen, die in die Grube fallen. Dreizehnter, wir werden viel Wertvolles finden und unsere Häuser mit Beute füllen. Vierzehnter, du sollst den gleichen Anteil wie wir bekommen und wir alle teilen uns das Geld. 15. Mein Sohn, dann geh nicht mit ihnen und halte dich von ihrem Weg fern. 16. Denn ihre Füße eilen zum Bösen und sind schnell dabei, Blut zu vergießen. 17. Es ist nutzlos, ein Netz auszulegen, wenn alle Vögel es sehen. 18. Diese Menschen aber lauern auf ihr eigenes Blut und stellen ihrem eigenen Leben nach. 19. So geht es allen, die nach unrechtem Gewinn streben, denn ihr Streben kostet sie das Leben. 20. Die Weisheit ruft laut auf den Straßen und lässt ihre Stimme auf den öffentlichen Plätzen hören. 21. Sie ruft an den belebten Straßenecken, an den Stadttoren und spricht ihre Worte überall in der Stadt. 22. Sie fragt, wie lange wollt ihr Einfältigen eure Einfalt lieben? Und wie lange wollen Spötter spotten und Narren das Wissen hassen? 23. Kehrt um und hört auf meine Ermahnung, dann werde ich euch meinen Geist geben und euch meine Worte mitteilen. 24. Weil ich gerufen habe und ihr euch geweigert habt, und weil ich meine Hand ausgestreckt habe, aber niemand darauf geachtet hat, 25. Sondern ihr all meinen Rat ignoriert und meine Ermahnung nicht angenommen habt, 26. Deshalb werde ich auch lachen, wenn euch Unglück trifft, und spotten, wenn Schrecken über euch kommt. 27. Wenn der Schrecken wie ein Gewitter über euch hereinbricht und euer Unglück wie ein Sturmwind naht, wenn Not und Bedrängnis über euch kommen. 28. Dann werden sie mich rufen, aber ich werde nicht antworten, sie werden mich suchen, aber nicht finden. 29. Das liegt daran, dass sie das Wissen gehasst und sich nicht für die Ehrfurcht vor dem Herrn entschieden haben. 30. Sie wollten meinen Rat nicht hören und haben alle meine Ermahnungen verachtet. 31. Deshalb sollen sie die Folgen ihres Handelns tragen und sich an ihren eigenen Entscheidungen satt essen. 32. Denn ihre eigene Sturheit tötet die Einfältigen, und ihre eigene Sorglosigkeit zerstört die Narren. 33. Wer mir aber gehorcht, wird sicher leben und zufrieden sein, ohne Angst vor Unglück.